In Stanisław Lems bekanntestem Roman Solaris findet sich der prophetische Satz: Wir brauchen keine anderen Welten, wir brauchen Spiegel. Denn Lem ging es in seinen Werken stets um mehr als nur darum, die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens zu erweitern. In seinen literarischen Entwürfen technischer Zukünfte, die sich heute in vielerlei Hinsicht bewahrheitet haben, hielt der studierte Mediziner der Gattung Mensch in erster Linie selbst den Spiegel vor. Indem er die wissenschaftlichen Möglichkeiten bis zum Äußersten trieb, erforschte er letztlich die menschliche Psyche und ihr Verhalten in Extremsituationen. Ein Wissenschaftsrat unter der Leitung von Dr. Girth, einer Neurobiologin des Forschungsinstituts für molekulare Biotechnologie, und Professor Messenger, dem Leiter des Instituts für Astrobiologie, führt eine Befragung des Astronauten und Psychologen Chris Kelvin durch. Er ist knapp 2 Monate auf der Raumstation gewesen. Bei seiner Ankunft fand er die Solaris in verwahrlostem Zustand vor. Die Besatzungsmitglieder waren kaum zu einer Auskunft bereit oder verbarrikadierten sich ganz in ihren Kabinen. Nur langsam kam Chris Kelvin dem geheimnisvollen Geschehen auf die Spur. Offenbar passierte den Bordmitgliedern etwas Unvorstellbares. Sie bekamen Gäste, von denen zunächst niemand sagen konnte, woher sie kamen, geschweige denn, was sie eigentlich sind. So erschien Kelvin seine vor 10 Jahren verstorbene Frau. Doch in einer medizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass sie im Grunde genommen gar nicht existieren könne, da sich die Teilchenstruktur, aus der sie bestand, letzten Endes in nichts auflöste. Die Astronauten begegnen ihren eigenen Gedanken, dem verdrängten Gehalt ihrer Gehirne, auf leibhaftige Weise. Als Antwort auf die Bestrahlung des Planeten, mit der die Wissenschaftler einen Kontakt mit dem denkenden Planeten provozieren wollten, antwortet dieser, indem er seinerseits die Wissenschaftler erforscht und verdrängte Gedanken und Ereignisse materialisiert. Der Planet scannt bestimmte Inhalte ihrer Gehirne und erweckt sie zum Leben. Heute, 45 Jahre nach dem Erscheinen des Buches, lässt sich die Geschichte genauso wie eine Parabel auf die moderne Hirnforschung lesen. Denn auf ähnliche Weise wie die Experimente mit sogenannten Kernspintomographen das Funktionieren des menschlichen Geistes zu enträtseln versuchen, verläuft auch die Erforschung des geheimnisvollen Ozeans der Solaris. Und auch im Hinblick auf Fragen der wissenschaftlichen Forschung, seiner Grundlagen und Ziele, ist Solaris vielleicht aktueller denn je. Was treibt den Menschen, in fremde Welten vorzustoßen, und wie verhält er sich, wenn von dort die erwarteten Ergebnisse ausbleiben? Lem selbst fand einmal auf den schier unendlichen Fortschrittsehrgeiz des Menschen einen ebenso lapidaren wie weisen Vergleich. Wer zum Gipfel klettert, merkt auch nur eines mit letzter Gewissheit, nämlich, dass von dort alle Wege nach unten führen. Heute entscheidet der wissenschaftliche Rat über das Research and Development of Solaristik. Sie werden nach einem ehrenvollen Rückzug suchen. Fest steht, die wissenschaftliche Administration des Instituts wird die Zuwendungen der Forschungsarbeit kürzen. Es geht seit langem nicht mehr um Solaris, um das Ergründen dieser Zivilisation. Um uns selbst wird gespielt, um die Grenzen der menschlichen Erkenntnis. Solaris von Stanisław Lem. Zweiter Teil: Der Ozean. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, Frau Dr. Girth. Direkt zugeschaltet ist uns Professor Messenger. Und 7 Kollegen des Rats verfolgen wiederum live unsere Videokonferenz. Guten Morgen, Dr. Kelvin. Guten Morgen, Dr. Modar. Sie entschuldigen bitte, Frau Dr. Girth.

Gelangweilt starrte ich auf das grünliche Ziffernkränzchen an meiner linken Hand. Dreh das Licht nicht an. Iberian? Du bist doch tot? Du denkst, du träumst von mir? Iber Harry? Wo ist sie? Sagen wir, ich bin stellvertretend für sie hier. Ich weiß, dass das in Wahrheit nicht du bist, sondern ich. Nein, das bin in Wahrheit ich. Wenn du pedantisch sein willst, kannst du sagen, dass das noch einmal ich bin. Aber wir wollen keine leeren Worte machen. Kommt Harry zurück? Du fürchtest dich doch vor ihr. Nein. Und ekelst dich. Was willst du von mir? Bemitleiden kannst du nur dich und nicht sie. Sie wird immer 20 bleiben. Stell dich nicht so, als wüsstest du das nicht. Was willst du? Sartorius hat Snout überzeugt, dass du ihn betrogen hast. Jetzt betrügen sie dich. Unter dem Vorwand, die Röntgenanlage zu montieren, bauen sie einen Feldannihilator. Wo ist sie? Hast du nicht gehört, was ich dir sage? Ich habe dich gewarnt. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Pass auf, du wirst eine Waffe brauchen. Du kannst dich auf niemanden verlassen. Auf Harry kann ich mich verlassen. Kannst du, natürlich. Bis zu einer gewissen Grenze. Letzten Endes kannst du jederzeit dasselbe tun wie ich. Du bist nicht Giberian, aber davon weißt du nichts. Und woher kannst du wissen, wer du bist? Es ist ganz finster. Also, nur ein Traum. Ein Albtraum. Giberian? Chris, ich bin's. Harry? Ja, aber Giberian... Er ist doch... Du hast selbst gesagt, dass er tot ist. Er hat etwas gesagt, er war da. Was hast du? Du weinst? Das sind keine echten Tränen. Waschen. Ich muss unter die Dusche. Harry, wir müssen in die Lager schauen, ob es in der Station irgendwelche Waffen gibt. Ich möchte mit dir reden. Gib es her, ich höre. Wirst du mir die Wahrheit sagen? Warum sollte ich lügen? Du kannst Gründe haben. Ich sage dir etwas ohne Rücksicht auf alles, was ich tut. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Chris, weißt du es? Du würdest mir jedenfalls eine Chance geben. Kind, was für eine Chance? Wer ich auch sein mag, ein Kind bestimmt nicht. Lieber wäre mir, du würdest mich schlagen. Schade, dass die Teller hier nicht zerbrechlich sind. Sagte Harry, ich weiß, ich bin nicht die Frau, nach deren Vorbild ich geschaffen wurde. Ich bin nur das, an was du dich erinnerst. Jetzt war sie sogar bereit, sich irgendwo einsperren zu lassen. Sie hatte keine Angst mehr. Stellenweise war sie wie abwesend, hörte mir gar nicht mehr zu. Das Phänomen, wenn sie sich außerhalb des Kraftfeldes bewegte. Dieser schwarze, flüssige Gigant. Er ist in mich eingetreten, um all mein Gedächtnis zu durchmessen und das Atom mit dem bundesten Punkt aufzufinden. Durch den doppelt thermetisierten Panzer ist er gedrungen, durch die schweren Verschalungen der Station, hat meinen Körper herausgesucht und von dort die Beute davongetragen.